Echo schweigt mich an, wie meine Wand schon 7 Jahre lang. Lang genug kaputter Bilderbogen, spitzes Glas liegt vor mir auf dem Boden. Und trotzdem fast verblutet, konsequent und deshalb unvermutet. Alles zu, sogar der Notausgang. Mir ist kalt, schon 7 Jahre lang. Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, sag mir, habt ihr Spaß gehabt? Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, sag mir, wer ist splitternackt? Zeig das Bruchstück, das ich bin. Stumpfe Scherbe, stumpfer Sinn. Nur Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, wer lacht zuletzt hinter den Bergen? Atemlos, todernst in meinem Nacken, fragmentiert und eingehüllt in Schatten. 7 Jahre vergingen ohne Schrei, 7 Jahre sind jetzt endlich vorbei. Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, sag mir, habt ihr Spaß gehabt? Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, sag mir, wer ist splitternackt? Zeig das Bruchstück, das ich bin. Stumpfe Scherbe, stumpfer Sinn. Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, ihr müsst jetzt nicht glasig werden. Spiegelscherben, Spiegelscherben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich bin nicht mehr splitternackt. Spiegel, Spiegel, Spiegelscherben, wer lacht zuletzt hinter dem Meer?